Eine Bande von Geschichtenerzählern. Wir haben die Welt also mit ausgedachten Geschichten erobert. Tiere dagegen glauben nur an das, was sie sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken können. Wenn ein Schimpanse eine Schlange sieht, dann weiß er, dass er sich besser aus dem Staub machen sollte. Hört er es donnern, weiß er, dass ein Gewitter naht und eine kräftige Dusche. Steigt ihm, igitt, der Geruch von Raubkatzenkacke in die Nase, weiß er, dass ein Löwe in der Nähe ist. Berührt er einen brennenden Ast, dann meldet seine Haut, Autsch, heiß. Und jedes Mal, wenn er eine Banane isst, stellt er fest, diese Dinger schmecken wirklich verdammt lecker. Natürlich können auch wir Sapiens sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken. Aber weil wir an Geschichten glauben, können wir noch sehr viel mehr. Als sich unsere Urahnen über den Globus verteilten und dabei auf Neandertaler, Zwergmenschen oder wilde Tiere stießen, hat ihnen ihr Anführer vielleicht Mutmachgeschichten erzählt. Der Geist des großen Löwen möchte, dass wir mit den Neandertalern kurzen Prozess machen. Die Neandertaler sind zwar sehr stark, aber ihr braucht trotzdem keine Angst zu haben. Wenn ihr getötet werdet, kommt ihr direkt ins Geisterreich über den Wolken. Und dort gibt's Blaubeeren und Elefantensteaks bis zum Umfallen. Und die Sapiens glaubten die Geschichte und legten sich gemeinsam ins Zeug, um den Neandertalern eins überzubraten. Ja, es stimmt. Die Neandertaler waren extrem stark. Aber was konnten 50 von ihnen schon gegen 500 Sapiens ausrichten, die entschlossen Seite an Seite kämpften? Der Glaube an gemeinsame Geschichten gab unseren Ur-Ur-Urgroßeltern so viel Kraft, dass sie bei ihrem Zug um die Welt ein Gebiet nach dem anderen eroberten, Insel für Insel, Tal für Tal, bis sie sämtliche Kontinente besetzt hatten. Doch was taten sie, nachdem sie sich in einer neuen Gegend breit gemacht hatten? Nachdem die Neandertaler sie nicht mehr auf Trab hielten, wie sah ihr Alltag aus? Was frühstückten sie? Was aßen sie zu Mittag? Was waren ihre Hobbys? Malten sie gerne? Wie sahen ihre Häuser und ihre Kleidung aus? Haben große Brüder ihre kleinen Schwestern geärgert? Haben sie ihre Geburtstage gefeiert? War ihr Leben besser oder schlechter als unseres? Im nächsten Kapitel geht es um diese und viele weitere Fragen. Wir nehmen den Alltag der Sapiens vor Tausenden von Jahren unter die Lupe. Und wir schauen uns an, warum ihr Leben unser Verhalten noch heute prägt. Unsere Ängste, unsere Vorlieben und unsere Gedanken.